Kundgabe 8623, empfangen am 22.09.1963. Blendwerke des Gegners, UFOs. Ihr werdet noch oft in große Zweifel gestürzt und zu Fragen veranlasst werden, denn in der Endzeit müsstet ihr noch mit großen Überraschungen rechnen, die euch von Seiten meines Gegners bereitet werden. Er wird vor keinem Mittel zurückscheuen, euch Menschen zu irritieren und euch von der Wahrheit zurückzuhalten. Er wird alles tun, um eure Gedanken abzulenken von eurer eigentlichen Seelenarbeit. Und er wird listig dabei vorgehen, dass es schwer sein wird, sein Treiben zu erkennen als satanisch. Denn immer wird er sich mit einem Lichtgewand tarnen. Er wird euch vortäuschen, dass ihr geschützt werdet, dass von oben euch Hilfe kommt in irdischen Nöten in Form von Lichtwesen, von Bewohnern anderer Gestirne, die sich der Menschen annehmen. Denn er sieht wohl das Chaos, das auf Erden herrscht, und nützet dieses auch noch aus für seine Zwecke, die Verwirrung noch größer zu machen. Wohl sind in meinem Auftrag zahllose Lichtwesen bereit, euch Menschen jegliche Hilfe zu gewähren, sowohl geistig als auch irdisch. Doch deren Wirken wird nur rein geistig sein. Sie werden auf euer Denken einwirken, sie werden euch hindrängen zu mir in Jesus, sie werden eure Schicksale so lenken, dass eure Seelen einen Nutzen daraus ziehen können. Sie werden euch gedanklich gute Ratschläge erteilen und ihr könnet sie auch in allen euren Nöten um Hilfe anrufen, so wie ihr mir verbunden seid, sodass ich also diese Lichtwesen damit beauftragen kann, euch beizustehen. Doch zu allen diesen Hilfeleistungen sind wahrlich keine euch sichtbaren Dinge nötig. Sie werden sich euch nicht nahen, indem sie sich manifestieren oder gar sich solcher Gegenstände bedienen, die ihr mit euren Augen sichten könntet. Denn die Bewohner der Lichtwelt, die Bewohner meines Reiches, die ich mit Hilfeleistungen an euch beauftrage, benötigen keine euch sichtbaren Umhüllungen, um ihren Willen zur Tat werden zu lassen. Es sind geistige Wesen, die immer nur geistig auf euch einwirken. Anders aber wirket mein Gegner auf euch Menschen ein. Er sucht euch zu blenden. Er will die Menschen glauben machen, dass überirdische Wesen sich der Erdbewohner annehmen, und er beauftragt seine Vasallen, Truglichter aufleuchten zu lassen, denn es liegt ihm daran, die Menschen von der Hingabe an ihren Gott und Schöpfer zurückzuhalten, dass sie sich jenen Wesen zuwenden, sich ihnen anvertrauen und dadurch unter seine Herrschaft geraten. Und er hat am Ende große Macht, die er wahrlich gut nützet für sich. Euch Menschen kann ich immer nur warnen vor Leichtgläubigkeit. Wenn ihr glaubet, dass von anderen Gestirnen sich Wesen der Erde nahen, um euch irgendwelche Hilfe zu leisten, so bedenke zuvor, dass alle sichtbaren Gestirne von ausreifungsbedürftigen Wesen bewohnt sind, die jedoch nicht das ihnen zugewiesene Gestirn verlassen können, laut Gesetz von Ewigkeit. Dass wohl eine geistige Verbindung bestehen kann, eine solche aber von Bewohnern der Erde mit Bewohnern anderer Gestirne nicht gesucht werden soll, da ihr nicht um den Reifegrad derer wisset, die sich euch geistig kundgeben wollen. Diese Wesen können euch auf geistigem Wege durch Medien wohl Botschaften zukommen lassen, die ihr jedoch auf ihren Wahrheitsgehalt nicht kontrollieren könntet. Und solche Botschaften solltet ihr daher als fragwürdig ablehnen, denn wenn ihr von mir aus belehrt werden sollet, geschieht dies direkt oder durch Lichtwesen in meinem Reiche, die von mir direkt das Lehrgut entgegennehmen, das sie euch bringen sollen. Ihr solltet euch fernhalten von einem Geisterverkehr, solange ihr nicht die Geister unterscheiden gelernt habt. Mein Gegner aber wird sich immer dort einschalten, wo die Menschen sich bereitwillig öffnen für Mitteilungen aus der Geisterwelt. Das Verlangen nach Übersinnlichem gibt schon meinem Gegner eine Handhabe, und er wird die Verlangenden immer bedienen, doch niemals zu derer Seelenheil. In der Endzeit wird er auch die Menschen zu täuschen suchen, indem er selbst zu Materialisationen greift, indem er vor den Augen einzelner Menschen Gegenstände erscheinen lässt, die nicht materiell bestehen, sondern sich als Luftgebilde denen präsentieren, die Ungewöhnliches erleben wollen und daher auch von meinem Gegner leicht beeinflusst werden können. Dazu kommt noch der Umstand, dass auch Menschen Versuchsobjekte in das Weltall jagen und wieder als materielle Gegenstände zu sichten sind, sodass die Menschen nicht mehr zu unterscheiden vermögen zwischen Schein und Wirklichkeit. Doch satanischen Ursprungs ist beides, ob es den Ausgang nimmt von Menschen oder von der geistigen Welt, die jedoch immer das Reich der Finsternis ist, wie auch jene Menschen von dem Fürsten der Finsternis veranlasst werden zu ihren Versuchen. Es geht dem Ende zu, und das ist auch der Grund zu dem ungewöhnlichen Wirken Satans. Ich selbst aber wirke auch ungewöhnlich, indem ich den Menschen die reine Wahrheit zugehen lasse, und ich würde wahrlich euch Menschen auch Kunde zugehen lassen, wenn in meinem Auftrag jene Bewohner anderer Sterne tätig werden sollten. Ich würde euch nicht darüber im Unklaren lassen, doch ich sage immer wieder, lasset euch nicht von solchen Blendlichtern irritieren. Denn der, von dem sie ausgehen, will euch nicht retten, sondern euch verderben. Und ihr werdet vor dem Ende noch viel erleben und sein Wirken deutlich verfolgen können, wenn ihr nur aufmerket und mir verbunden bleibet, sodass ich selbst stets euer Denken erleuchten kann und ihr im Licht der Wahrheit auch ihn und sein Treiben erkennet. Amen.